Die Legende, wie gesagt, ist gemacht. Doch wo befindet sich unser Don Juan nun wirklich? Wir sehen eine Loggia, Blick auf Ronda. Und da also finden wir ihn. Es ist gerade Zeit zum Abendessen. Don Juan der Gatte wartet vergeblich auf die Gattin. Das kommt vor. Vermutlich unterhält sie sich mit dem Bischof von Cordoba, dem Wirklichen, der gerade zu Besuch ist und den wir übrigens schon kennen. Das war früher der Pater Diego. Nach einer Weile reißt ihm aber die Geduld. Don Juan versucht, in einem Buch zu lesen, aber plötzlich schmettert er es hin und schellt mit einer Klingel, worauf ein alter Diener erscheint. Alfonso, bitte, ich habe gebeten, man soll mich nicht aus meiner Arbeit holen, bevor man wirklich essen kann. Jetzt warte ich schon wieder eine halbe Stunde. Sind meine Tage nicht kurz genug? Naja, ich weiß. Kannst nichts dafür. Wo ist sie denn? Ja, es ist gut, Alonso. Kann's gehen, ich habe nichts gesagt. Alonso! Wenn es soweit ist, dass man wirklich essen kann, ich bin drüben in meiner Klause! Wohin so eilig? Oh. Wir haben Sie in den Garten erwartet, mein Lieber. Ein betörender Abend da draußen. Wie leid es mir tut, dass ich heute nicht bleiben kann. Da vorn in den Arkaden, wo man die Schlucht von Ronda sieht, die letzte Sonne in den glühenden Astern, rot und violett, dazu die blaue Kühle im Tal, das schon im Schatten liegt. Ich denke es jedes Mal, es ist ein Paradies, was euch zu Füßen liegt. Ja, ich weiß. Aber Herbst ist es geworden. Ja. Sie nehmen einen Weiden, Diego? Gerne. Ich sagte eben, was doch die alten Mauren, die solche Gärten bauten, für ein Talent besaßen, mit der Haut zu leben. All diese Höfe, Durchblick um Durchblick, diese Fluchten voll traulicher Kühle. Und die Stille darin wird nicht zum Grab. Sie bleibt voll Geheimnis der verblauenden Ferne, hinter zierlichen Gittern. Man wandelt und labt sich am Schatten. Aber die Kühle bleibt heiter vom milden Spiegelschein einer besonnten Mauer. Wie witzvoll und zärtlich und ganz für die Haut ist all dies gemacht. Zu schweigen von den Wasserspielen. Welche Kunst, die Schöpfung spielen zu lassen auf dem Instrument unserer Sinne. Welche Meisterschaft, das Vergängliche zu kosten, geistig zu werden, bis zur Oberfläche. Welche Kultur. Die Herzogin wird jeden Augenblick kommen. Wird sie? Es sei ja nicht ganz wohl, sagt sie. Wie geht's der Geometrie? Danke. Was Sie das letzte Mal erzählten, hat mich noch lange beschäftigt. Ihre Geschichte mit den Dimensionen, wissen Sie? Und dass auch die Geometrie zu einer Wahrheit kommt, die man sich nicht mehr vorstellen kann. So sagten Sie doch. Ja. Linie, Fläche, Raum. Was aber soll die vierte Dimension sein? Und doch können Sie durch Denken beweisen, dass es sie geben muss. Don Juan, was ist los mit Ihnen? Mit mir? Nichts, ne? Wieso? Gar nichts, ne? Was soll los sein, nicht der Rede wert? Zum Wohl. Zum Wohl. bitte, bitte, jeden Tag wiederhole ich meinen schlichten Wunsch, man soll mich nicht aus meiner Arbeit holen, bevor man wirklich essen kann. Das ist nicht zu machen. Erst war es der Gong, den die Herzogin nicht hörte, wenn im Tal die Grillen zirpten. Ich habe einen neuen anfertigen lassen, der die ganze Schlucht von Ronda übertönt. Im Ernst, ganz Ronda weiß, wann hier gegessen wird, aber die Herzogin nicht. Ich habe meine Diener dazu erzogen, die Herzogin persönlich zu suchen, persönlich zu finden, zu unterrichten. Das Essen ist bereit und mich nicht eher zu rufen, bevor die Herzogin tatsächlich über den Hof kommt. Ja, ja, sie lächeln, sie lächeln. Ich weiß, es sind Nichtigkeiten, aber gerade das macht sie zur Folter. Was soll ich denn tun? Ich bin ja ihr Gefangener, ich kann ja dieses Schloss nicht verlassen, denn wenn man mich draußen sieht, dann ist meine Legende hin und ich hätte abermals als Don Juan zu leben, aber Gott, reden wir nicht davon. Ein köstlicher Jerez. Ein köstlicher Jerez. Oh, Verzeihung. Ich habe nichts gesagt. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum. Die Herzogin ist eine wunderbare Frau. Sie ist glücklich, aber klug. Sie weiß, dass sie, der Mann, nicht glücklich sind. Und das ist das Einzige, was sie unter vier Augen beklagt. Ja, sie kann ja nichts dafür, ich weiß. Aber? Reden wir nicht davon. Jeden Tag, wenn ich diese Loggia betrete, jeden Tag, Jahr aus, Jahr ein, dreimal am Tag, da habe ich das lichterlohe Gefühl, ich halte es nicht aus. Lappalie, ich weiß, aber ich halte es nicht aus. Und dann, wenn es endlich kommt, dann tue ich, als wäre es wirklich eine Lappalie. Ich setze mich an den Tisch und ich sage, Mahlzeit. Sie lieben sie. Das kommt noch dazu. Also, wenn sie eine Woche drüben in Sevilla weilt, um sich die Haare färben zu lassen, ich will ja nicht sagen, dass ich sie vermisse. Aber sie vermissen sie. Ja. Es ist nicht gut, dass der Mann allein sei. So steht es in der Schrift. Drum schuf ihm Gott eine Gefährtin. Und meinte er, dann sei es gut?